Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge aus Ibis verrückter Welt. Die vierte Woche liegt hinter mir. Und ja, vom Therapieplan her war ein bisschen mehr angedacht, als ich sonst immer hatte, die letzten Tage oder Wochen. Und ja, Montag, ja wie immer, Frühstück auf dem Zimmer. Danach hätte ich eigentlich Entspannungstherapie gehabt, die habe ich aber abgesagt. Ja, und dann wie immer die Post-Covid-Gruppe. Ja, nach der Post-Covid-Gruppe hätte ich eigentlich eine Einzelstunde im Sport gehabt, aber da es mir danach so schlecht ging, musste ich die leider Gottes absagen. Und hatte mich dann eigentlich auf meine Atemtherapie gefreut. Ja, aber die ist leider ausgefallen, wegen Krankheit. Und ja, somit hatte ich dann eigentlich vorm Essen nur noch die Stationsgruppe. Ja, und dann war auch schon Mittagessen. Nach dem Mittagessen gab es hier eine Weihnachtsansprache im Foyer, die wirklich sehr schön war. Da hat der Chef der Klinik hier persönlich zu uns gesprochen und ja, es war wirklich eine tolle Rede. Ja, und danach hatte ich Visite bei der Stationsärztin. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Dann war nur noch Abendbrot und ja, dann habe ich mich eigentlich gefreut, dass ich dann Weihnachten nach Hause darf. Und ja, am Dienstag bin ich dann, also habe ich hier dann noch gefrühstückt. Ja, und danach kam dann schon meine Mom und hat mich abgeholt, relativ früh. So war das Schöne, war ich dann auch ziemlich früh schon zu Hause. Und das war so süß, als ich ankam, kam mein Sohn dann unten gleich angerannt und hat sich tierisch gefreut. Dann kam Nette auf mich zu. Ja, und oben wartete dann schon meine Tochter und mein Hund und haben mich freudestrahlend begrüßt. Und ja, es war schön, alle nach 3,5 Wochen wiederzusehen, auch wieder zu Hause zu sein. Ja, auch wenn es halt zu Hause ist halt am schönsten, kann man sagen, was man will. Und ja, die Zeit hat mir auch nochmal ein bisschen Kraft gegeben. Ja, und am Nachmittag kamen dann auch unsere Gäste, also Weihnachten und Familie und alles. Ja, lief ein bisschen anders wie letztes Jahr. Also mir war ja bewusst, dass ich nicht immer dabei sein werde und ja, mich teilweise zurückziehen muss. Aber dass ich dann auch schon beim Geschenke auspacken nicht ganz dabei sein kann, ja, damit hatte ich so jetzt nicht gerechnet, hat mich emotional auch ziemlich runtergezogen, dass ich da einfach nicht in die strahlenden Kinderaugen gucken konnte oder ja allgemein, wie sich jeder über sein Geschenk freut. Ja, als meine Tochter es dann mitgekriegt hat, hat sie total süß reagiert und hat dann ihre Geschenke genommen und meine Geschenke genommen und ist dann zu mir gekommen und hat dann in ihrem Zimmer, wo ich lag, ja, halt die restlichen Geschenke für mich ausgepackt. Von mir und dann das, was sie noch hatte. Und ja, das fand ich voll süß, weil, ja, so alleine war dann doch irgendwie, ja, ist halt blöd. Und in dem Moment hat mir es auch echt gut getan, dass sie dann bei mir war. Sie ist dann auch nicht mehr von meiner Seite gewichen und hat dann, ja, war dann die ganze Zeit in ihrem Zimmer bei mir, hat ihr es gemacht, hat mir den Raum gegeben, den ich brauche. Und ja, fand ich voll süß. Ja, 25. und 26. war Ruhetag bei uns, aber das hatten wir vorher schon geplant, dass wir da nichts mehr machen. Die Kids sind ins Kino gegangen. Und ja, ich konnte dann zu Hause einfach entspannen und ja, dem Körper die Ruhe geben, die er braucht. Was mir dann natürlich wieder bewusst geworden ist zu Hause, dass wirklich diese Geräuschempfindlichkeit und die Lichtempfindlichkeit, die haben extrem zugenommen. Also da ist definitiv eine Verschlechterung zu spüren, sodass ich dann zu Hause eben schon mit Kopfhörern rumrennen musste oder Sonnenbrille, weil ich einfach das alles nicht mehr ja, visuell fassen konnte und auch von den Geräuschen mega. Es war einfach zu laut, alles zu viel und ja. Und am 26. ging es mir dann auch nicht so gut. Ja. Und am Nachmittag dann haben mich dann Nette und die Kids wieder zurückgefahren. Ja, ich war dann hier auch nicht mehr Abendbrot essen, weil ich einfach meine Ruhe brauchte und habe dann wirklich nur noch auf meinem Zimmer wieder Frühbett und alles. Ja, am Freitag Gewichtskontrolle, danach Blutabnahme. Ja, und danach konnte ich zum Frühstück. Ja, dann hätte ich ein Einzelgespräch gehabt, was wir aber auf den Nachmittag verlegt haben. Also bin ich zur Entspannungstherapie gegangen und habe dann mit der Therapeutin entschieden, dass ich die Kofit-Bewegungstherapie nicht mitmache, weil ich hätte ja danach, habe ich ja nochmal Einzelstunden im Sport gehabt. Und weil es halt mit den vielen Menschen dann doch zu viel ist und alles, dachte ich, nehme ich lieber die Einzelstunde im Sport und lasse dafür die Kofit ausfallen. Ja, und so hatten wir dann auch Einzelstunde Sport, was man aber nicht glaubt, selbst danach. Also ich war, es war dann irgendwann, hat der Körper wieder, der war so erschöpft und alles, obwohl die Übungen für einen gesunden Menschen total simpel sind, sag ich mal, ne? Aber ja, für mich waren sie mega anstrengend und haben sich danach auch bemerkbar gemacht, dass der Körper halt eben total geschwächt war und alles. Was sich natürlich dann blöd auf meinen Gehtest ausgewirkt hat, weil ich hatte danach dann noch einen 6 Minuten Gehtest zum Abschluss. Aber ich war so fertig und alles, dass ich den auch wirklich, ich weiß nicht mal, wie viel ich geschafft habe, dann einfach abbrechen musste, weil der Körper nicht mehr und die Beine nicht mehr wollten. Bin dann, ja, nur noch zum Mittagessen. Ja, und dann am Nachmittag hatte ich ein Einzelgespräch, was auch total nett war. War auch mein Abschlussgespräch. Und ja, dann war es das eigentlich schon wieder für den Tag. Ja, Samstag war total lustig. Ich war auf dem Weg zum Frühstück und habe gesehen, dass unser Fahrstuhl nicht geht. Und bin dann mit meinem Rollator rüber auf die andere Station zu dem Fahrstuhl und ja, der ging auf der ersten Etage auch nicht. Der hielt nur in der zweiten Etage oder im Erdgeschoss, aber beides konnte ich ja nicht erreichen, weil ja Treppen nach oben führten. Ja, und so bin ich dann wieder zurück auf meine Station und habe dann der Schwester Bescheid gesagt, dass kein Fahrstuhl geht und ich nicht zum Essen komme. Also ich würde wahrscheinlich die Treppen runter schaffen, aber ich würde es definitiv nicht mehr hochschaffen. Und dann durfte ich meine Essensbestellung bei der Schwester abgeben. Ja, und dann hatte ich Lieferservice auf mein Zimmer, fand ich ja total cool. Also, das ist schon Wahnsinn, wie die Schwestern und alles sich hier so. Ich meine, die kriegen ja manchmal mehrere ihr Essen aufs Zimmer, wenn sie krank sind, nicht raus können oder sowas alles. Von daher, ja, war schon eine tolle Sache. Und, da hatte ich eine ganze Kanne Kaffee für mich. Das war total cool. Weil so hole ich mir immer nur eine Tasse Kaffee. Und dann war es das. Aber diesmal hatte ich eine ganze Kanne Kaffee und das war cool. Das war schön. Ja, dann habe ich hier ganz gemütlich gegessen. Irgendwann wurde das Essen dann wieder abgeholt. Ja, habe dann mich nochmal ins Konzentrationstraining gesetzt, weil ich das die Woche jetzt noch nicht hatte. Und habe da irgendwas mit Merkfähigkeit. Sollte mir irgendwas merken und dann sollte ich das wiedererkennen, aber ja, merken ist halt nicht meins. Hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ja. Hab dann auch nur die eine Aufgabe gemacht, weil eben visuell danach schon wieder nicht mehr so gut war. Ja, zum Mittagessen hatte ich Glück, hinten auf der Station 3 ging dann wieder der Fahrstuhl, der hielt wieder auf der ersten Etage. Sodass ich dann, ja, zum Mittag runter bin, um wieder mit den Mitpatienten zu essen. Ja, und ansonsten war ich eigentlich nur noch auf meinem Zimmer und habe hier entspannt und alles. Ja, und heute eigentlich genauso wieder runter zum Essen in den Speisesaal. Und ja, mehr wird hier heute auch nicht passieren. Irgendwie bin ich körperlich dann doch ein bisschen im Arsch, wo ich denke, nee, dann mache ich nur Entspannung. Ich meine, der Weg jetzt ist jetzt auch ein bisschen weiter und dann auch mal entspannt irgendwie. Also man merkt das, weil ich muss ja aus dem Essenssaal weiterfahren, zu dem anderen Fahrstuhl, dann wieder hoch und dann wieder weiter. Also macht sich schon körperlich bemerkbar, dass es ganz schön anstrengend ist. Ja, das war meine vierte Woche. Jetzt habe ich ja nur noch Montag Therapie. Ja, und dann war es das auch schon. Dann hast du die Reha fertig. Dann sind 5 Wochen um. Ja. Das war's soweit von mir. Nächste Woche ist ja im Silvester und in diesem Sinne möchte ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ganz viel Gesundheit. Bleibt so, wie ihr seid. Haltet an euren Träumen fest und denkt immer daran, keiner weiß, was die Zukunft bringt. Aber wenn wir damit anfangen, jeden Tag zu unserem schönsten Tag zu machen, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis bald!